Hören Sie jetzt Anmerkungen zum Weltgeschehen. Willkommen zur 35. Ausgabe der Anmerkungen zum Weltgeschehen. Wir haben drei andere Leute hier dabei. Das ist der dritte Versuch, das überhaupt zu machen. Und wir machen heute einen Biertest. Deswegen gibt es hier schon Fachgespräche über Bier. Und ich muss mal eben hier das Rauschen. Es ist nicht so süß im Abgang. Nein, das passt schon. Ein weißes Rauschen. Es ist ein weißes Rauschen. Nietzsche, wir testen Biere, haben zu erraten, welche Biere wir da verköstigen. Das wird auf eine Liste geschrieben mit Anmerkungen, Noten das und... Das ist Becks. Becks. Nee, das ist nie im Leben ein Becks. Nein. Das ist nie im Leben Rio de Janeiro. Feltins ist das auch nicht. Budweiser. Feltins ist so süß im Abgang. Merkt man meine Kenntnisse. Mhm. Das schmeckt nach nichts, das ist ein Becks. Es könnte alle sein. Immer drei. Nur drei sagt nichts. Schmeckt mir nichts. Du musst das Glas ja nicht leer machen. Das wurde mir vorher nicht gesagt. Das muss auch nicht so kippen. Ich hab Durst. Ich hab schon mal eine 5 vergeben. Nein. Doch. Ich hab eine 3. Es schmeckt nach nichts. Es schmeckt nach nichts. Eine 4. Nee. Ist das ein Grunsberg? Das ist Ibtown Bier. Das schmeckt nicht Feldhins. Das ist ein Becks. Aber was ist denn dieses Ibtown Bier? Und wo gibt's das? Grunsberg. Uns im Keller. Lösen wir auch. Wobei Becks ein bisschen bitterer im Abgang. Okay, haben alle einen Tipp, haben alle eine Note? Ja. Es haben sich alle entschieden und als erstes löst bitte Cornelia ihren Tipp auf. Da die ja heute nicht da ist, übernimmt Steffi die Aufgabe. Nein, du bist unkündbar in deinem Beamtenjob. Das ist ein Budweiser. Dem schließe ich mich an. Ich habe gesagt, das ist ein Becks. Unter einer 3. Ibtown. Kronzberg. Tja, ihr Lieben, das ist ein Krombacher. Ah! Oh. Mein Lieblingsbier. Krombacher. Zweimal auf Budweiser getippt. Ich mag eigentlich Krombacher, warum habe ich eine 4 gegeben? Also Krombacher lobe ich ja immer, wenn es um Bier geht. Es schmeckt nach nichts. Also 5 für den Krombacher. Tja, es gehen die Biere erstmal aus, ne? Machst du denn Gläser irgendwie sauber? So nicht? Nein, ich glaube nicht, dass das jetzt was... Machst du leer. Der wird kurz reingespuckt und dann passt das wieder. Das Deutsche ist neutralisiert zu sein. Ich fand da zwei Biere durch und keiner hatte bis jetzt recht gehabt. Ne? Das wird sich auch nicht ändern. Ich glaube, dass die Noten sollen wir umtragen, ne? Also wird es. Na klar. Also ich habe bisher für Krombacher eine 5 vergeben und für Pilsen-Urquell eine 4. Ich habe eine Pilsen-Urquell eine 4 und Krombacher eine 3. Die 6 für das Iwafan ist ja bereits festgelegt. Wo ist denn deiner Fan? Wahnsinn, Wahnsinn. Prost. Willst du kein Wasser trinken? Doch. Du nicht? Man muss doch zwischendurch ein bisschen Wasser trinken, damit man nicht so Kopfschmerzen kriegt. Wofür gibt es denn Tabletten? Wir haben keine. Ich aber. Die habe ich mitgenommen. Versuchst du mal in der gleichen Reihenfolge. Du kannst mir immer nur so ein bisschen reinmachen, das reicht. Ich habe ja Wasser. Oh, wir haben auch diesen Schachtjur, habe ich ja völlig vergessen. Rückhand. Rückhand. Kann ich das auch? Ja. Nicht. Komm mir nach dir. Okay. Na, Steffi, das erste Mal Bier. Ist nicht so, ne? Das schmeckt alles gleich für mich. Schmeckt total. Das kann nur aus dem Kloster kommen. Nicht ganz so eklig wie das Kronacher kann. Ist das schlimm, wenn man kein Bier mag? Dann kann ich mich dann mit wie man spricht. Also von den Bieren, die ich kenne, kann es keins sein. Das heißt, es kann nur dieses komische Schachtjör sein, wenn das ein ganz billiges Bier ist. Ich hab's auch aufgeschrieben, Schachtjör. Was steht denn da überhaupt? Kloster an... Frau Melissengeist. Kloster Annex. Da waren noch Mutter und Vater auch. Das ist es auf jeden Fall. Nee. Kannst du sofort wegstreichen. Lösen wir auf. Seid ihr alle soweit? Ja. Es war ein Kloster Andex. Schachtjord, sag ich. 3 minus? Ich sage, es ist ein Detmolder Pilsen gewesen. Ich sage, es ist ein Jever-Fan. Ja, Jever-Fan. Tatsache. Du Sechs. Was muss man auf jeden Fall. Sechs. Das schmeckt überhaupt nicht, dass es kein alkoholfreies ist. Also mein das, Gott. Also das verstehe ich echt. Das kann man doch eigentlich sofort. Ich bin erschüttert. Das nicht schmeckt, weil kein Alkohol drin ist. Das schmeckt einfach nur. Aber es schmeckt alles scheiße. Ja, komm. Das kannst du doch nicht. Das ist echt nicht gut, das Bier. Nee, ich meinte, dass man. Egal. Was, dass man das immer rausschmeckt, meinst du? Aber ich schmecke nicht, dass das alkoholfrei ist. Ich habe es nicht gemerkt, dass es alkoholfrei ist. Doch. Na, im ersten Schluck. Soll ich dir mal weniger trinken? Okay. Dir auch weniger? Nö. Nö. Ich muss noch fahren. Steffi muss noch fahren. Steffi macht keinen Quatsch. Steffi führt? Nein. Nein. Stefan. Cornelius. Stefan. Cornelius. Er nennt sich richtig. Tiberius. Tiberius Julius. Oh. Ich würde gerne anonym bleiben, wie in den Nachbarn in der Heidenstraße. Ich grüße meine Mutter. Sollen wir jetzt mal singen? Au ja. Wie au ja? Steffi möchte gerne was singen. Ich freue mich ja ein bisschen auf das Zwickel. Ist das dunkel? Ist ein Kellerbier, also wahrscheinlich schon. Das Schachtio ist ja ein Schachtbier. Das Schachtbier ist verstaubt. Das ist ja auch ein reiner Arbeiterverein, glaube ich. Schachtio, Donetsk? Donetsk. Ich bin schon ein bisschen betrunken. Das heißt, bislang führst du, oder was? 1-0. 1-0. Bitte? Von der Apfelschorle? Ja, von der Apfelschorle. Aber die war gegärt. Koren. Kuchen. Immer diese Gelenkbusfahrer. Steffi hat sich zu Wort gemeldet. Kuchen. Wir haben ja noch ein Stückchen. Nicht Kuchen. Da oben ist noch ein Stückchen, wenn du noch was haben willst. Oh, das ist ein, hier ein trübes. Ein staubiges. Das ist bestimmt dieser Bock. Dieses Bockbier. Oh, das stinkt. Du stinkst. Darf man auch nach dem Riechen schon sagen, was das ist? Das ist doch so ein Weizen, oder? Weizen habe ich nicht ausgewählt. Aber es riecht wie ein Weizen. Kloster. Wieso macht ihr eigentlich so laute Schluckgeräusche? Macht Stefan immer. Das schmeckt nach Bananenweizen. Nach Weizen. Weizen schmeckt, finde ich, immer nach Banane. Ich weiß gar nicht, warum man da noch Banane reinkippt. Weil ich überhaupt kein Weizen-Fan bin. Das schmeckt total ekelhaft. Was schmeckt denn hier nach Weizen? Es muss ein Zwickel sein. Sechs. Nee, Zwickel ist kein Kellerbier. Ah ja, das war ja dunkel. Das kann es ja nicht sein. Sag mir das Andreas Klo, Kloster. Kloake. Kloake. Keine Ahnung, aber... Ich bin voreingenommen, weil ich kein Weizenbier mag. Eigentlich. Das schmeckt widerlich. Das ist auch kein Weizenbier, weil ich kein Weizen mehr dabei habe. Aber das schmeckt wie Weizenbier. Ein Bäcker. Ach, trinkt ihr das Wasser? Und trinkt das hin? Nee, ich nicht. Schmeckt nach Banane. Schmeckt, ich schreib mal, alkoholarm. Voll arm. Schmeckt voll arm. Das ist mein Wecke. Schmeckt ja. Quasi oberarm. Ich glaube, das jetzt auch weg ist von mir. Das ist halt Weizen. Das ist Weizen. Also umsonst war das nicht hier, ne? Ja. Wie kostet dieses Spiel eigentlich? Für den Gewinner nichts, der Rest zahlt jeweils 5 Euro. Ja, und? Lesen wir jetzt auf? Ja. Ich habe mich auch für das Kloster anwechselt. Ich habe auch für das Kloster. Das war ein Einbäcker. Und das Schachtjohr, Alkoholarm, Note 5. Hat er recht? Kloster-Annex. Ja. Yes. Und was ist ein Pilz? Was ist ein Weizen? Ja. Das ist ein Weizen. Widerlich. Ist kein Weizen. Ist natürlich ist das ein Weizen. Ich dachte, ein helles. Das schmeckt voll nach Weizen. Hier steht Banane, sag ich doch. Banane? Wenn du sie kannst. Aber kein Weizen, ein Weißbier. Geschmacksnerven sind gar nicht. Ist nett. Das doch. Ich habe allen Respekt verloren vom Kloster Annex. Tun sich Abgründe auf. Aber wir sind uns alle einig, dass wir alle Weizen nicht mögen. Das ist merkwürdig. Ich mag Weizen. Ich habe dir davor nämlich auch für die Flasche was voll. Was war es denn jetzt eigentlich? Es war ein bayerisches Qualitätsbier. Es war ein bayerisches Qualitätsbier. Kloster Annex. Ich wollte euch ja nicht wissen lassen, wie viel nur in solch eine Flasche passt. Also meine beste Note bisher war eine 4. Bist aber sehr. Eine 2+. Wofür? Fürs Erste. 2 plus. Ja. Hast du fürs Pilsener Urquell hast du 2 plus vergeben. Mhm. War das das Pilsener Urquell? Ja. Meine Beste war dann 3 für Krombacher. Schalke Bier. Also, wenn man in Düsseldorf in ein Bütchen geht und die haben gekühltes Pilsener Urquell, ansonsten nur Blödsinn, kann man das durchaus kaufen. Das war doch lecker. Ich kaufe es mal nicht. Ja, wenn die Lech haben, sollte man besser Lech kaufen und sowas. Aber Pilsener Urquell ist da nicht die schlechteste Wahl. Aber aus der Flasche ist es jetzt nicht so geil. Ich kaufe lieber Astra. Das kaufe ich nicht. Wurde bei uns beim Biertest letzter. Aber die Flasche ist schon... Halt vorletzter. Warum? Die Flasche. Letzter war Eva Fun. Das ist eine Steinflasche. Du gehst nur nach dem Aussehen, ne? Astra ist so ein Kultbier, das total verehrt wird und nicht schmeckt. Genauso wie Altbier. Ich verehre es nicht. Oder noch schlimmer ist hier Köln. Pipi. Kölsch. Pipi-Wasser. Das beim Durchwandern des menschlichen Körpers nur die Temperatur ändert, aber nicht den Geschmack. Ich habe ein Android-Phone. So what? What this? Oh, ist ja richtig voll. Ja, ich habe eine neue Handyhülle. Freunde der Nacht. Was geht gedroschen? Wo war ich noch gestern? Wer war ich noch gestern? Paris? Paris? Aui, aui. Nur du weißt, nur du. Prost, Freunde des Schierloher Nachtbebens. Ach, Steffi. Gibt es ja gar nicht. Ach, Steffi, du bist so jung. Da denkt man doch, man kann ja was erleben. Leute. Nein, ich hab's schon wieder gesagt. Ja, sagst du, Queen Jesus, sagst du, sagst du mal das Gleiche, wie du es über Stefan Raab und man kann Knöpfe bei dir drücken. Ich werde hier geärgert. Nein. Eine Kollegin sagt immer tatsächlich. Ständig. In der Tat. Ist das so? In der Tat. Nee. Das schmeckt auch im Endeffekt so gut. Sagt eine andere Kollegin ständig. Das ist überhaupt nicht passt. Komischer Nachgeschmack. Es kann nur ein Feldchen sein. Boah. Nicht ganz so gut. Nicht. Hat bisher irgendeins gut bei dir? Oh. Ist immer so. Das erste war doch lecker. Oh, nee, das ist definitiv von Feldchen. Kommentar, sehr enttäuscht. Das erste war das hier, ne? Fand ich total wie immer. Gut. Aber schmeckt lecker. Genauso wie das Feldchen, was ich eben getrunken habe. Was ist ein Feldchen? Das schmeckt genau wie dieses Bier auf dem Konzert. Ekelhaft. Zum Abgewöhnen. Es ist zum Abgewöhnen. Ich kann dir einfach nicht mehr sagen, was in Wirklichkeit ist, aber das macht nichts, ne? Das macht nichts. Okay. Ich wollte das doch immer gar nicht trinken. Eigentlich wollte ich immer nur so ein Stückchen. Nee, ich hab das, komm, das war nur ein das Stückchen. Das war echt ein Schlückchen. Steffi, deshalb sind all die anderen Steffi, Gläser stell dich voll. Nicht so an. Steffi, dann kriegst du Ärger, wird gedroschen. Weißt du, cool, dass du nachher noch mitkommst. Wohin? In die Lok. Bist du verrückt, bin ich zu jung für. Quatsch. Und zu schön! Warum denn nicht? Kommt denn Peter mit? Nein. Schade. Denn nicht. Lösen wir auf. Wer fängt an? Stefan fängt diesmal an. Stefan, ja. Sag an. Ich habe als Kommentar sehr enttäuschend vergeben, als Note eine 4 und als Bier Fältchen. Ich sage auch Fältchen, bin eine 5. Wie immer. Was habe ich denn gesagt? Ich weiß es nicht mehr. Du hast hier das geschrieben. Rohling. Schmeckt nicht ganz so gut. Wenn es kein Fältchens ist. 3 minus. Bist du sehr nah am Fältchens dran. Ah, ich habe gerade gedacht, was verpasst. Aber ich schätze, es ist ein Budweiser. Es ist ein Schachtjör. Ein what? Schmeckt wie Feldhins, kann man vergessen. Ist wirklich... kann man vergessen. Das ist merkwürdig trüb, das hat mich irritiert. Du hast das sehr enttäuschend. Mal auf den Kommentar, sehr enttäuschend. Kann man vergessen. Ich habe kann man vergessen geschrieben. Was hat der Typ dafür abgeluchst in Düsseldorf? 2 Euro. 2 Euro für die Flasche. Für die Kiste? Von wegen. Gibt's hier für 90 Cent beim Russen. Ich mag das. Also das hier kann ich jetzt auch nicht mehr sein. Ne? Da würde ich nicht aus. Nee, das ist jetzt weg. Ich trinke ab heute nur noch Pilsen Urquell und Schachtür, weil die bisher mit 4 am besten abgeschnitten. Ja. Siehst du hier. Schon mal geschummelt. Das ist nicht geschummelt. So. Ist ehrlich. Ist ehrlich. Soll weitergehen? Ja. Also irgendwas mit Pause machen, ein bisschen durchatmen. Was kann noch kommen? Es kann auch ein Einweger kommen. Das gute Detmold, oder? Detmold. Rohling. Hast du auch ein gutes Bier geholt? Hast du ein leckeres Bier geholt? Nein. Gibt's anscheinend nicht. Bier schmeckt einfach nicht. Schon, ist teurer. Bier schmeckt einfach nicht. Es gibt kein Bier, das schmeckt. Natürlich gibt es Bier, die schmecken. Bitte? Es gibt diverse bayerische Biere, die sehr gut schmecken. Es gibt Newcastle. Und es gibt Astra. Astra gibt es, ja. Ja, das ist, gibt, ich spreche auch von Bier und die schmecken. Ja, es gibt Astra. Du musst Astra dir die Flasche angucken, Astra und schmeckt das Bier. Astra ist ein grauenvolles Bier. Gar nicht. Hier, Gelenkbusfahrer. Wissen im Ruhestand. Arbeitsunfähig, oder? Ich bin Gelenkbusfahrer und lebe von Hartz IV. Tada, nee, wir waren auf einer Party, da war ein Mädchen, war Carsten und hat den Witz gemacht, bist du Gelenkbusfahrer? Ich meinte, nee, ich bin Busfahrer, mit dem Gelenkbus traue ich mich noch nicht. Aber ich war letztens auf einer Geburtstagsparty. Hey, die war voll nett. Die war total super. Dann war sie nicht Busfahrer. Nur weil die Lesbe war, oder was? Oh, dunkles Bier, dunkles Bier, dunkles Bier. Dann wissen wir schon. Ich schreibe schon mal eine 5 hin. Ich brauche gar nicht zu testen. Wir müssen das trinken, ich habe Hunger. Ist zu einfach, ne? Ist ein Zwickel. Ich sag da nichts. Oh, es könnte mal dieses Bockbier sein. Das riecht schon wieder nach Haselnuss. Es kann auch dieses Bockbier sein. Riecht nach Haselnuss. Oh mein Gott! Du hast einen richtig großen Schluck genommen, ne? Ich glaube, ich möchte das nicht trinken. Nein. Das ist voll malzig. Trink's nicht, das schmeckt zum Kotzen. Das ist wie hier. Wie heißt das, mein Freund? Kommentar: Ich übergebe mir später. Das ist aber kein. Das ist voll betast. Riecht nach Haselnuss. Das ist kein Bex. Auch kein. Boah. Du trinkst das aus? Mhm. Das kriegst du sogar eine 6 minus. Ich hab's bezahlt. Das hast du mir bezahlt. Wo müssen die denn noch Geld geben? Oh, das ist furchtbar. Und davon eine Kiste und ich trinke nie wieder einen Tropfen. Ja, ich sag dir, bist du abgewöhnt. Sollen wir auflösen? Ja. Hat ich noch nicht so weit. Nein. Moment. Es kann kein Zwickel sein. Ich sag, es ist das Ip-Tau-Gewicht. Es kann kein Zwickel sein. Wir spielen einen Cowboy unter Diana. Komm mal, ich möchte nach Hause. Du bist zu Hause. Nein, die ist hier nicht mehr zu Hause. Ich will jetzt so, das ist das Ip-Tau-Bier. Bitte? Das ist das Ip-Tau-Bier. Nur wegen dem Namen? Ich sage, es ist das Weinbier. Und brauche ich auch das Brot? Ja, ich brauche dringend Brot. Hier ist doch was. Hier ist doch was. Ja. Was sagst du, Carsten? Haben wir schon. Können wir ja, was sagst du? Okay. Ich sage auch, dass das Einbäcker ist. Ja, das hat auch. Das ist das, ich habe auch gesagt, dass es Einbäcker ist. Ja, ich habe mich mal gefragt, so. Einbäcker oder Ip-Tau. Was ich sagst du? Ip-Tau. Einbäcker und eine 6. Ja. Das ist 6 minus gar. Ja, okay. Widerlich. Ich habe mich aber guck mal. Also ich dachte, das wäre ein Einbäcker, habe ich auch eine 6 gegeben. Ich kotze. Na, warte mal, mir fehlt ein Bier. Wie viel fehlt ein Bier? Schacht, Kloster Andex, Detmolder. Hier ist eine Urquelle. Lieber Fan. Es fehlt mir das Hackabschor. Was fehlt dir? Hackabschor und Budweiser. Was ist denn Hackabschor? Das ist ein bayerisches Qualitätsbier. Bin ich ja mal gespannt, wie die Qualität nahe schmeckt. Ich habe ja schon Kloster Annex mit 5 verpasst. Warum ist schlecht? Ich kann nicht mehr. Wer hat dir eigentlich am Montag? Bitte? Ich bin auch voll. Ja. Ich bin so voll vom Bier. Wir müssen was Bier und keine Kohlensäure trinken. Das wäre noch leckerer. Du kannst ja noch deine eingemachten Sachen da essen. Hä? Was? Hier, die kleinen UFOs. Hat eigentlich jemals, hat gerade jemand eine Note besser als 6 vergeben? Besser als 6? Ja, ich habe 3 vergeben. Ich habe 6 minus. Nein, gerade für das Einbäcker. Ach so, nein, da habe ich einen 6 vergeben. Du auch? 6 minus. Gibt's nicht. Das ist das Gelenkbusfahrer. Gibt's. Seit Fritz Raffin gibt es das. Da gab es gar eine 7. Nee, seit. Ich habe eine von der Lembach bekommen. Für was denn? Wo kann man denn sowas verkaufen? Ja, haben es schon mal gekauft. Ja, vor allen Dingen. Vor allen Dingen ist es seit 2 Jahren abgelaufen. Und es hat einen Geschmack. Wie viele müssen wir jetzt noch probieren? Geschadet. Ist es das, was Sie schon mal gekauft haben? Ist das dieses Ekelhafte? Ich glaube nicht, dass du das jemals getrunken hast. Doch, ja, ich habe sogar ein Foto von irgendwo. Weinbecker? Ja, das ist 5. Und dann hast du es nur noch 9. Ich war im Zweifel, ob das jetzt das ist. Da kommen noch einige Klassen. Wir haben schon 7. Was klopft da noch? 1, 2, 3, 4, 5. Ah ja. Ist doch ein helles Bier. Ist wieder. Hab ich jetzt hier die Farben hier? Hab ich. Wie viele haben wir schon probiert? Ich habe 4, 5, 6, 7. Da geht schon auseinander. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wir haben 7. Danke. Ich nehme 1. Oder nein, das stimmt nicht. Nein. Wir hatten bereits einen Alt. Wir hatten 6. Ich habe vergessen. Das Krombacher, Jever. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wir haben 6. Hast du schon eins mehr? Ja. Auf dem Weg hierhin. Juhu. Der schmeckt nach diesem ekelhaften Zwerg. Mm, der schmeckt wie Astra. Könnte ein Becks sein. Ja, das ist ein Becks. Auf jeden Fall eins. Das ist kein Becks. Yummy. Das habe ich überhaupt gemacht. Ich mache mal gucken. Wie Astra. Schmeckt es auch zwischendurch ein bisschen. Mm, lecker. Mm. Mehr davon, mehr. Hm? Mehr davon. Dieses Bier. Ist alle. Es ist Bier. Nicht lecker und nicht Becks. Ja, weil du noch den bitteren Nachgeschmack hattest von dem anderen Bier. Nehmen das nach Haselnuss gerochen. Was ist denn Hacker? Hacker-Pschor. Was ist das? Wie sieht das aus? Das ist so ein bayerisches Helles. Achso, okay, das ist kein bayerisches Helles. Was ist Detmolder? Das ist ein Assi-Bier. Detmolder. Ich habe Kopfschmerzen. Du hast Tabletten. Du hast Tabletten. Ich auf die Schauen. Warum nicht? Stört die Aufnahme. Also schweigen wir jetzt. Wir könnten das singen. Was ist denn Rohling? Rohling ist ein unbekanntes Bier aus dem Kreis Steinfurt. Nimm mir Rohling, komm. Das ist doch eigentlich vom Geschmack her eine Katastrophe. 5. So, Lösung? Nee, erstmal die Lösungsvorschläge. Ich sage, es ist ein Budweiser. Ich gebe eine 4 und als Kommentar. Nee, du hast gesagt, es schmeckt wie Becks. Oder nee, wie Astra hast du gesagt. Ja, wie Astra. Ich schätze auch, dass es ein Budweiser ist. Ich habe gesagt, es ist ein Rohling. Es gab eine 1. Was hast du gesagt? 4 und Budweiser. Oder Budweiser. Das ist das Detmolder. Das ist bei mir. Unfassbar. Das ist 4 und Budweiser. 5. Ab wann wollen wir das verdeckt lassen? Gar nicht. Wir haben auch 1. Naja, wenn nachher nur noch 3. Die letzten 4 oder so. 4, 5, 6, 7. Nur 7 Viere. Mhm. Könnt ihr noch? Braucht ihr eine Pause? Nein, nee. Ich bin fertig. Oh Gott, das ist ätzend. Das schmeckt doch scheiße alles. Ich hasse Bier. Und wir hatten das letzte Motortaxi. Ich habe gefragt, ob ich die weniger reinmachen soll. Du hast gesagt, gieß rein. Ja, ist aber auch. Ich kann ja kurz meine Notengebung durchgehen. 6, 5, 6, 4, 4, 5, 4. Das waren die Lottozahlen. 4. Das waren die Lottozahlen. Besser mit mehr Alkohol, ne? Wolltest du einen trinken? Ne? Nein, danke. Nee, eigentlich nicht. Welches waren das, was gerade so gut? Ach, das Kannst du mir schon mal Rot geben? Bestimmt günstig. Ich weiß es nicht. Ihr wolltet das letzte Küchlein. Zum Schoko? Ich glaube, man trinkt nur Bier, weil die restlichen Getränke noch schlimmer schmecken. Aber kann man nicht so viel. Also deswegen bin ich so gerne kurz, muss man nicht so viel abkommen. Wir teilen es. Wir können nicht teilen. Wasser, ja. Oh, Saft. Kannst du mit Grün oder mit Weiß? Mit Grün. Ist so Sahne. Sind wir jetzt schon mal bei Halbzeit oder was? Nee, ich bin nicht. Ich bin nicht. Ich bin nicht. Ich bin nicht. Ich bin nicht. Ich bin nicht. Ja, wieso? Ja, voll kakaoig. Ist das überhaupt gebacken oder ist es nur ein Teig? Ja, das ist Maulwurfskacke. Cornelia, du bist im Hauptberuf Grundschullehrerin. Das nein, ja diese Gelenkbusfahrerin und du lebst von Hartz IV. Lass das liegen. Wieso? Schmeckt gut. Das sind meine Gesichtsmuskeln, die will ich verziehen, wenn mir was schmeckt. Lass es liegen. Lass liegen, Tatjana möchte weiteressen. Ich habe bisher von 7 Chancen 5 benutzt. Lass es einfach drin. Magst du das? Ja, kannst du noch aufessen. Ich bin jetzt einfach abgebissen, will ich auch nicht. Stell dich nicht so an. Du isst auch die Pausenbrote weiter, die Schüler, die in deinem Gelenkbus mitfahren. Meine Mutter hat es in Angesichts ihres Schweißes gemacht. Ich weiß, meiner Füße. Deine Mutter schwitzt. Deine Mutter schwitzt. Ich spiele den Carsten und Tatjana. Wir schwitzen um die Wette. Ohne was und ohne Ziel. Na, dann soll ich die weniger eingießen? Nein! Kommt gar nicht in die Tüte. Oft trainiert. Das war auf jeden Fall krass, dieses Ding. Was gibst du für eine Note? Krass. Du bist immer noch in diesem Lehrerjargon, ne? Dass wir die Messe immer noch haben, finde ich auch geil. Wieso, weil ich krass gesagt habe? Das sagt meine Mutter auch. Das sagt deine Mutter auch, weil du das die ganze Zeit sagst. Die sagt das? Habt ihr nie gehört. Ja, wenn Kollege da ist, fällt das schon mal. Die sagt krass. Mama sagt krass, ja. Krasse das ist Farbe. Ja wie das krasse fetzt. Scheiße. Das fetzt. Das fetzt. Das fetzt ist was. Oh, ich kann kein Bier mehr riechen. Es ist echt, ich glaube, ich nie in meinem Leben Bier trinken. Ich glaube, du kannst ja gleich mit Wodka weiter. Ob ich heute Abend noch eine 3 vergebe? Du bist so hart. Guck mal, mein Netzhütchen. Ich habe wieder Wasser immer. Was denn? Das ist ja gut. Das schmeckt ganz, ganz. Was? Ich glaube, es schmeckt alles scheiße, weil wir einfach nur die ganz schlechten Sachen schon hinter uns haben. Muss ein Beck sein. Also nach diesem. Oder Astra. Es ist ein Astra. Nach diesem. Hier gibt es doch gar keinen Astra. Maulwurfskuchen, den ich da gerade. Oh, das ist ein bisschen her. Das ist gut, das mag ich. Reicht das? Ich bin jetzt nicht gewinnen. Das ist okay, ja. Das muss. Was sagst du? Ich könnte dafür sagen, bleh. Das ist so lustig. Dazu fällt mir nichts ein. Doch, das schmeckt so. Schmeckt doch nach Fischbier. Ja, nichts ein. Wir haben gar nicht mehr so viele. Nee. Ist auch gut so. Was ist das? Soll ich euch morgen eine Ration Tabletten mitbringen? Ja, nicht. Ich habe noch eben. Ich gebe eine 3. Sieke muss sowieso nicht mehr arbeiten. Ich sage, es ist das Gibtaugenbier. Du sagst, es ist das echt taugen wir, gib mir eine 3. Recht langsam. Das war ein Witz. Mir ging es echt nicht gut. Ehestreitigkeiten. Wenn wir die haben. Steffi, was ist es? Bier? Steffi, sagst du? Das war ein Witz. Er hat gesagt, werden wir die haben. Ich weiß, wenn wir haben. Ehestreitigkeiten. Sure. Dann, ja. Nicht dann stören. Was? Und eine Note? 4 plus. Was? Dafür? Für was? Du bist Akapchor. Ich bin Sprengbusfahrer. Gib mir mal. Du willst nur Akapchor sagen. Ich sage es Tom Bier. Stimmt, wir haben ja noch Kronberg. Aber was wäre dein Tipp? Ich hatte vergessen, dass wir noch Kronberg haben. Ich gehe von Rohling auf Kronberg und bleibe bei der Note 5. Ja, schon, wenn so weit. Ich tippe auf Rohling und gebe eine 5. Was hast du noch? Du bist doch gar nicht Gelenkbusfahrerin. Ja, nee. Was ist das jetzt? Aber mein Papa, ich bin Lehrerkind, das färbt auch ab. Das ist ein Feldchens. 5 habe ich vergeben. 4 plus. gar nicht so eklig im Abgang. Verdammt. Hat überhaupt irgendein Bier bei dir eine gute Note? Ja, eine 4. Du trinkst nicht kein Bier, oder? Du machst auch kein Eigentlich, Bier. Eine 4 hatte ich. Gar nicht so scheiße. Fürs Pilsener Urquell. Dein Alter. Fürs Deppmäuler und für Schaffjörn. Gar nicht. Aber für Feldchens habe ich halt eine 5. Ich habe das dritte Mal beim dritten Biertest eine 5 vergeben fürs Feldchens. Und es nie erraten oder was? Nein. Kannst du wegkippen, bitte? Danke. Ja, das ist aber auch warm. Wir müssen weniger Tischgeräusche machen. Also, wir waren beim Thema Ehestreitigkeiten. Ihr wolltet was erzählen. Stefan hat gesagt. Freunde, danach ist ja nichts gedroschen. Hier ist ja nichts gedroschen. Keiner geht mit mir noch in die Aura. Nein, ich dachte, du hättest schon Pläne längst und Verabredungen. Geh nicht in die Lok. Du bist doch hier im Freizeitstress. Ja, bin ich auch. Im Waggon. Im Waggonstress. Also, wir haben noch 6 Bier. Ja. Next, please. Next, please. 1, 2, 3, so trinkst du eigentlich nichts. 4, 5, 6, ja. Stefan weiß warum. Ich will morgen noch erleben. Wer will das schon? Nach dem nächsten Biertest hatte sie... Bist du sicher? Und die war tot, oder was? Migräne. Ja, aber ich finde, Bier ist auch... Ich habe vor Stefan gestanden und geweint, ob ich wirklich zu Hause bleiben darf. Geweint? Was ist denn Migräne. Weißt du noch? Geborenem Schmerz. Weißt du noch? Nee, weißt du, was ich da, als ich einmal irgendwie grillen war und 6 Lech-Halbliter-Flaschen hatte? Und dann am nächsten Morgen bin ich zur Arbeit und bin ich irgendwie erst um 10:30 erschienen. Und meine Bewegungen waren sehr langsam und okay. So kamelig. Und das Tolle war, keiner hat gemerkt, dass irgendwas nicht stimmt. Ja, mein Chef hat mich so angeguckt, so, ist alles gut? Ja. Geht so. Hast du gesoffen? Nee, aber ich habe gerade gekischt. Das ist hoffentlich besser für die Bewertung. Ja. Macht es das besser? Nee, aber es war sehr schön. Also, was machst du da? Nochmal zu Mittag wurde ich nüchtern und habe gemerkt, wie scheiße es mir geht. Das ist grün in seinem Arm. Das ist von meinem Glas. Ah. Glitzer. Ich glaube, wir verschimmelt. Irgendwann fängt es an. Das ist kurz vor 40 normal. Juhu, wir haben schon eine halbe Stunde hinter uns mit dem Podcast. Wir sind ja so schnell, mein Gott. Mit dem Wodka? Das wüsste ich auch. Podcast. Das ist ein Wort, das du einfach nicht kennst. Karst, Karst. Ja. Das war jetzt, glaube ich, mein Spitzenspiel. Ja. Ich will nicht mehr. Eine Frage, wieso bekommt eigentlich Siglinde nur so einen Strich? Weil sie sonst alles andere wegkippen würde. Wenn man die Scheiße ist. Ja. Ich mag das nicht trinken. Ich mag gar nichts mehr trinken. Ekelhaft. Ich mag gar nichts mehr trinken. Die habe ich auch schon weniger eingekostet. Ich habe auch gar keine Lust mehr auf dieses Spiel. Ich weiß eh, was Sache ist. Ich glaube, es ist eine Katastrophe. Du machst kein Bier, ich oder? Ich echt immer, was ich es schmeckt lassen. Einfach nicht, also, was wir hier haben. Serviert bekommen. Gerne. Kauf mal leckeres Bier. Oh, ist das furchtbar. Das ist ja furchtbar. Das wird immer schrecklicher. Ich sag, das ist ein Röhling. Das Beste war, dass wir die Etiketten dafür. Ich gar kein Röhling. Was ist das denn? Oh, Röhling. Sag, das ist ein Röhling. Ein Röhling. Und ich gebe dem Ganzen eine 6. So. Ich war. Du hast eine 3 vergeben. 3 minus. Nee, das sind 5. Das ist ganz klar, das ist schön. Ich glaube, du müsstest hier dein Bewertungsschema mal anpassen. Genau, wir müssen erstmal alle Kriterien festlegen. Die 4 heißt eigentlich sehr lecker. Ja, im Durchschnitt müsste das bei dir super lecker. Du bist kein Gelenkbusfahrer geworden. Bah! Pfui, Stefan. Wer fängt an? Ich sag, das ist ich, ein Rolling. Budweiser eine 5. Budweiser schmeckt doch. Nee, wird überschätzt. So, was ist Röhling? Ich sag auch Budweiser. Zum 6. Mal. So 1, 2, ich sage Röhling. 3 minus schmeckt nicht ganz so gut. Hatte ich da eben schon stehen, als ich dachte, es wäre ein Röhling. Es ist ein Röhling. Nein, echt? War eine Katastrophe. Schmeckt das scheiße. Das ist süß, das riecht süß. Dann ist das Budweiser falsch. Hier, mach mal weg. Aber irgendwann wird es mal ein Budweiser sein. Tipp mal weiter auf Budweiser. Also wir haben noch einen Bags. Ein Zwickel, ein Hackabschor und ein Budweiser. Ich hatte jetzt Chancen und aus Rolling, weil ich dachte, es schmeckt bitter und scheiße. Oder? Und wer noch ein Kruzberg? Kruzberg haben wir noch, ne? Ja. Halt. Was halt? Du willst einen Rolling zu Ende trinken, oder was? Ein Gröling. Ein Gröling. Du bist da einfach nur verrückt. Ist das so schlimm? Können wir gleich nochmal was anderes Richtiges trinken? Rolling ist ein ganz schlimmes Bier. Ja, das haben die früher hier aus Fässern getrunken, ne? Mhm. Dann das hat man eigentlich schon am Geburtstag von dir gehabt. War welcher Geburtstag? Hier, da hatten wir das Steifenpilz. Krefelder Bier namens das war irgendwie so ein No-Name, ne? Also eine Krefelder Brauerei. Aber man durfte es aber auch nicht stehen lassen, man musste sofort austrinken. Aber da muss ja die Frage erlaubt sein, wieso kauft man nicht einfach billiges Bier? Wenn es eh alles. Es ist doch scheißegal, deswegen haben wir auch billiges Bier gekauft. Ich glaube, es liegt daran, dass die ganz billigen Biere Kopfschmerzen verursachen. Ja, nicht, dass wir alle Kopfschmerzen. Wir haben keine Kopfschmerzen. Wie viele müssen wir denn jetzt noch probieren? Ich war mal auf einer WG-Party, hatte 3 Wickhühler Biere. 3. 4, 5. Wickeler so nicht. Ich konnte am nächsten Tag nicht aufstehen. Gar nicht. Ich hatte Kopfschmerzen ohne Ende. Anfangs konnte ich Wickeler trinken, aber irgendwann konnte ich Wickeler auch nicht mehr trinken. Seitdem geht es auch nicht mehr. Aber ich finde, das ist eigentlich. Also, Altbier geht auch gar nicht. Also, Wickeler schädelt. Aber Altbier schädigt auch. Also von Altbier habe ich solche Kopfschmerzen. Das sind Kopfschmerzen, es ist echt krasse Migräne einfach nur, was ich davon habe. Mir war davon so schlecht, ich konnte nicht mehr aufstehen. Ich war nicht mehr in der Lage aufzustehen oder überhaupt irgendwie die Augen aufzumachen. Hast du da auch Kurze gesoffen? Nee, da haben wir auch eine Stunde mehr noch. Wenn ich dich erinnern darf. Und die Weihnachtsfeier? Ja. Nein, aber die letzte Mal, dass wir diese Diskussion haben, weiß ich noch, dass ich hinterher gesagt habe, ja, du hast aber auch Kurze gesoffen. Und hast du ihn? Kurze hatte ich übrigens auch den Abend. Ach, dann geht's wie ja. Wie einen hatten wir? Ja, das reicht meistens. Ich hatte den Hochmoorgeist. Bags. Und ich hatte den Feuerroll. Nee, das ist doch kein Bags. Das schmeckt nach Mundgeruch. Das ist kein Bags. Aber auch kein überragendes Bier. Es ist Becks. Warte mal, lass mich mal probieren. Aber ganz ehrlich, da kann man nicht mehr als eine 5 geben. Es ist Becks, es ist eine 5. Du sollst nicht so auf den Tisch schauen. Wegen der Aufnahme. Aber das zweite schmeckt, der zweite Schluck schmeckt gut. Das ist ein Becks. Rückhand. Das ist ein Becks. Das könnte ein Becks sein. Ich lass mal die 1 hier stehen. Eine 1 für das Bier. Du bist doch krank. Du bist doch krank. Was gibt es eigentlich bei euch im Lehrerzimmer? Schnaps. Gelenkbrot. Ist doch erst 8 Uhr, sagt er. Stefan sagt, es ist ein... Kronzberg. Steffi sagt, es ist ein... Steffi. Hallo. Eddie Becks. Auch. Ich sag auch Becks. Ich sag auch Becks. Oh, nicht auf dem Tisch. Du sagst... Becks. Becks. Es ist ein Becks. Oh, es war so lecker. Es war ein Becks. Lecker. Habe ich den Geruch hererkannt. Es ist Becks. Becks. Wobei, ich kenne. Du sollst nicht... Du kriegst sogar eine Krone. Guck mal, so lecker das Becks. Ich bin enttäuscht von... Das trinke ich sogar auch. ...dem Produkt Bier an sich. Muss auf Wodka aufsteigen. Hattest du das nicht schon mit 14 gesagt? Das erste Bier war auch schlimm. Das erste gesagt, Mal war es noch weh. Da habe ich nach der Hälfte das Bier da vorne in den so Abguss... Ausguss heißt das. Abguss. Wir hatten hier damals noch einen Abguss. Aus dem, ja, keine Ausgaben. Abgeguss. Das habe ich aus dem Abguss geaust. Man hatte ja noch Abschlag und nicht Ausschlag. Ne? Man hatte Abschlag und nicht Ausschlag. Ich hatte mein erstes. Wir hatten auch in Mathematik eine Aussisse. Nicht Absisse. Egal. Der Versuch eines Witzes. Ja, der Versuch. Du sagst. Singen wir jetzt mal. Ich hatte mein erstes Bier in Püsselbüren und alle haben gesagt, es wäre ein First gewesen. Ein was? Ein First. Das erste Bier deines Lebens, wenn man das noch weiß. Das war ein Ritterbier und das eigentlich ist es First, aber in Püsselbüren hieß es immer First. Ich hatte mein erstes Bier auf Carstens 16. Geburtstag. Da hatte ich ja nicht mal eins. Doch. Ja, mein 16. Mir, Geburtstag. Da meinst du zu mir, willst du ein Bier? Klar. Ich habe meinen 16. gefeiert, weiß ich gar nichts von. Ja, mit Hülsmeier und... Ich hätte mein erstes Bier mit 5. Ich habe immer, so. Hab immer die Reste aus dem Bierflaschen rausgetrunken. Ich fand es aber, ich habe gekotzt direkt. Ich fand es nicht so lecker. Mit 5? Mit 5 dann erstmal gekotzt. Nee, gekotzt habe ich schon. Da warst du ja spät dran. Wir mussten ja immer aus dem Abguss trinken. Wir haben noch vorne noch die. Aber das ist wie bei jeder Hochzeitsfeier. Das streitet Mutter ab. Was wir die Schüssel noch haben? Mutter streitet ab, dass wir früher in diese Schüsseln gekotzt haben. Wir haben daneben gekotzt. Das weiß ja jeder. Aus denen später Rührei zubereitet. Aber das ist das immer Schüssel, ne? Ich weiß nicht, ob ihr das wusstet. Ich habe mich ja gegen die eine Schüssel gewehrt und ich habe die andere Orange bekommen. Ach, die ist auch noch nicht so kleine, oder was? Wieso habt ihr denn nicht einfach nur ins Klo gekotzt? Die eine, Spuren, oder die eine hat ja Lina auch mitbekommen. Nicht ne? So laut. Also ihr habt ja diese bekommen. Ne? Diese. Ja klar, die mit dem... Die fand ich so ekelig, das ich. Diese nein, da habe ich auch schon reingekotzt. Krass, hat immer reingekotzt. Wieso habt ihr meine Schüssel reingekotzt? Ihr habt mich einfach auf Klo. Es war ein inneres Verlangen. Mein Gott, ich habe einfach noch das Bett gekotzt, ist egal. Nein, wir haben es immer bis vor die Tür geschafft. Tatjana schafft es heute noch nicht. Unbedingt essen. Also entweder es geht hier weiter oder ich hole den Teppichklopfer. Ich. Was? Habt ihr noch einen? Der ist mittlerweile kaputt. Glaube ich gar nicht. Also ich habe mittlerweile... Warte mal, wenn Kinder haben möchtest... Könnt ihr mal weitermachen hier? Ja, komm hier. Weißt du, mein Kinder haben möchte, warum Teppichklopfer? Leute, warum seid ihr eigentlich vier, alle so zickig zu mir? Wir haben noch vier zur Auswahl. Bitte was? Wir haben noch vier zur Auswahl. Ja, das Spaß. Sollen wir jetzt die Antwort nicht verraten. Mir ist es gleich. Welche dafür? Ja. Ja. Wieso haben wir noch fünf? Das heißt, jetzt, vier, müssen, vier. Jetzt müssten die Antworten von 1 bis 4 nummeriert werden. 3, 4. Was müssen wir machen? Die Antworten von 1 bis 4 nummerieren. Ich nichts verraten. Also das Budweiser war schon... Verstehst du das? Oder? Nee, hatten wir nicht. Nee, Budweiser hatten wir nicht. Nee. Also hat man das war noch nicht. Wer hat bisher eigentlich... Das Rolling war aber schon. Ich habe zwei Treffer. Du hast auch zwei? Ich habe 3 Treffer. Was? Was? Was denn? Ach, stimmt. Nee. Das Bex hatte ich nämlich richtig. Ich auch. Ich nicht. Das Einbecker hatte ich richtig. Hatte ich auch. Das Rohling hatte ich richtig. Das Kloster Andrex hatte ich richtig. Andrex ist übrigens richtig. Es heißt für mich auch Andrex. Also das hatte ich auch richtig. Und dann das Bex hatte ich auch richtig. Ich habe 2. Feltins hatte ich nicht. Ich habe ja 3 gesagt, das waren ja 3. Okay. Also es bleiben noch Zwickel, 4. Kellerbier, Hackabschor, Budweiser und... Iktau. Kronzberg, beziehungsweise Schrägstrich. Iktau. Hashtag. Hashtag. Iktau. Hashtag, nicht Schrägstrich. Nicht Schrägstrich. Hashtag. Hashtag. Hashtag. Hashtag. Darf man dazu sagen, fairerweise sind 2 dunkle und 2 dunkles helle. Dunkles Bier, das ist auf jeden Fall das Iktau. Die noch auch in 2. Das ist ein dunkles Bier. Das Iptown ist ein helles Bier. Das darf man jetzt mal tippweise dazugeben. Also ab jetzt werden die Antworten von 1 bis 4 nummeriert. Das ist Zwickel. Ansonsten. Das sehe ich schon. Ansonsten hole ich hier den Teppichklopfer. Boah, riecht schon wieder nach Banane. Gibt es noch einen Weizen? Nur am Mutzen hier. Mutti, was hast du hier auf die Tisch? Wie heißt eigentlich, du bist doch hier die, wie heißt du? Die Bierliesel. Die Bierliesel, wie heißt die Bierliesel nochmal? Bierl. Sie ist heute Abend in der Bier-Sommelier. Schmeckt die noch? Absolut ekelhaft. Nee, ich würde sagen, du bist Gisela. Absolut ekelhaft. Wusstest du, dass Silke eigentlich von Gisela kommt? Nein, der echt? Name? Ja? Du bist, bleibst gerade Silke bleiben. Gisela, ich glaube, das ist das Zwickel. Wir machen doch jetzt die offene Runde. Silke kommt von Gisela. Aber Silke ist echt wahrscheinlich... Oh, komm. Und Cecilia. Es ist die beste Note, die ich heute Abend vergeben habe. Oh. Ich bin der Schrullende, der Dichter und Blinde. Du hast schon für eine Viecher gerechnet. Blinde. Vieren. Passt ja. Mhm. Ich kann selber nicht sehen, oder was? Nein. Dein Papa war doch blind. Das ist schon Schule, ja. War das da schon, als du auf der Welt warst? War der da schon ja, ich bin da aufgewachsen. Aber da war der schon an der Schule. Möchte jemand zu Ende trinken? Bist du deswegen? Das war nicht umsonst, ne? Kann das sein? Nein, gar nicht. Nee. Meine Mutter wollte mich Stefanie nennen. Stefanie! Das wäre doch schön. Und da hat meine Oma gesagt, nee, kommt gar nicht in die Tüte. Sagt jeder eh nur Steffi. Und dann hat Oma meinen Namen ausgesucht. Gisela. Papa wollte mich Birgit nennen. Er wollte auch mal einen Namen bestimmen. Oder? Aber mit IE, ne? Birgit. Birgit. Ich würde Birgit heißen. Huli, los! Das wäre mir unangenehm. Aber es Birgit. Gibt Birgit, die der Name Birgit steht. Zum Beispiel? Birgit Dickmann aus Münster. Oh, schöne Grüße. Zum Beispiel ich. Aber so heißt du wenigstens. Wir hatten auch unseren Raclette-Grill. Immer noch? Seit 2004. Wenn man das mal hier öffentlich als Aufruf starten könnte. Birgit, bitte melde dich. Bitte melde dich. Komm aus der Schweiz zurück. Wir können doch diese Julia Leischig von RTL anrufen. Ich glaube, wenn man in der Schweiz ist, möchte man kein Raclette zurückgeben. Wir rufen diese... Hat man das doch nicht hinterhergeschmissen in der Schweiz? Teuer, weißt du, wie teuer das hat? Ja, aber sie hat den günstigen aus Ibbenbüren mitgenommen, weil sie ihn sich in der Schweiz nicht mehr leisten könnte. Obwohl sie einen relativ günstigen Einkommensteuersatz im Kanton zahlt. Wo wohnt die denn? Basel und Umgebung. Basel, Musel. Basel dir ein. Basel. Basel. Das hätten wir sagen können. Wir holen es mal ab, aber nee, so nicht. 3 noch? Ach Gott. Es waren alles nur Katastrophen. So, alles nur Enttäuschungen. Ja, wenn ihr kein Astra kauft. Astra war bisher nur das Schlimmste von allen. Aber die Flasche ist das Schlimmste. Der Postillon hat übrigens gerade über Jever Pfannen geredet. Wer? Nein, nicht Herr Postillon. Doch. Aber das ist der Witz, der uralte Witz, den wir schon mit dem... Der ist schon seit Jahren auf dem Markt, genau. Der Witz. Und jetzt kommt der Postillon im Jahr 2015. Ja, wirklich. Und nochmal daraus hier Profit zu schlagen. Das finde ich billig. Das ist billig. Wirklich uralt. Dass wir jedes Mal, wenn wir mit dem Würschem Frankes uns Der mit seinem gefakten Profilbild, wo er auf 27 Danke. Robert! Ja, stimmt, Robert wird auch. Ach ja, das sieht biblisch aus. Ich dachte, man könnte irgendwas an dem Schaum erkennen und sowas, aber bislang. Am Geschmack kann man es auf jeden Fall nicht erkennen. Aber am Geruch bei dem Geschmack ein bisschen. Also, wir haben noch einen Becks. Eventuell. Nee, Becks haben wir nicht mehr. Becks ist weg. Stimmt. Wir haben noch ein Hackabschor, ein Budweiser. Was ist überhaupt ein Hackabschor? Ein Zwickel und Kronzberg. Was übrigens auch ein Katastrophenbier ist. Das ist furchtbar. Das Ibton ist auch super. Das stinkt. Was ist ein Hackabschor? Wie sieht das Hackabschor aus? Ich sage mal. Dankeschön. Es dürfen nur noch drei offen sein. Widerlich. Ja, genau. Bitte schön. Eine 5 wie ihr. Ich habe jetzt die 2 probiert. Gebe eine 5 und sage. Keine Ahnung. Drecksbier. Was hast du denn vorhin gesagt? No. Ich habe jetzt zum vierten Mal das so gut weiß aus. Irgendwann kommt das. Eine 7 rein. Nee, eine 1. So, weil das erste war jetzt von den 4. Nee, das war das zweite. Und das erste hatten wir ja schon. Mit 2. Bex war auch schon. Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, Stefan hat schon gesagt, was es ist. Wir verraten ja nicht, aber wer das austrinkt, der ist echt hart. Es gibt kein Bier auf Hawaii. Nicht auf den Tisch hauen. Es gibt kein Was ist dein Bier. Tipp? Zwickel. Egal. Wer dunkles Bier nach deiner Meinung? Offen. Das ist offen. Zwickel ist ein Kellerbier, also dunkel. Deswegen wieso kann den das Keller dunkel? Machen ja, an. Sie will nicht runter von ihrer Meinung. Bitte, dann ist es eben ein Zwickel. Ich sage ebenfalls, komm, das ist eine Budweiser. Ich sage 5. Das heißt, nach meinen Tipps ist 5, 3, 4, 5. Ich muss mal auf Klo. So langsam geht die Kurve wieder runter. Es geht. Und du sagst, es ist ein Hackabschor. Hackabschor, auch ein dunkles Bier. Wissen wir, was ein Hackabschor ist? Ich dachte, das ist Russisch. Und es ist ein? Wir will ich verraten. Hallo. Ja, die letzten vier werden. Ja. Bist du besoffen oder was? Wovon? Warum sagen wir denn jetzt überhaupt, was es ist? Du mir geil, du sagst es. Eigentlich sagen wir es nicht, aber manche sagen es halt. Du hast ja angefangen, deswegen dachte ich, die ganze Runde muss jetzt sagen. Hab ich gesagt? Ja. Du denkst laut. Ich habe laut gedacht, ich habe nichts gesagt. Kriegst du das nur aus oder nicht? Ach, klar, das war nicht los. Was bist du eigentlich deine komischen... Ein bisschen verliebt. Finger angekommen. Hm? Das ist ein bisschen Mix. Das wäre die erste, dann kriegst du die Flaschen leer. Spielt Steffi eigentlich noch mit? Ich weiß nicht, Steffi. Steffi ist in hat der jemals Lehrerkonferenz. Nicht wirklich. Außerhalb jeder Konkurrenz höchstens. Den spielen wir noch nicht ernst. Was machst du denn jetzt? Kassette? Ich lege ein altes Mixtape auf. Yeah! Und da waren, glaube ich, wahrscheinlich, die ich mich kenne, nur Klassiker. Ich bin mit Ton zugucken bei euch. Ich will was Richtiges trinken. Wo ist eigentlich der Rest? Zwei sind es mal. Nee, das ist mal ein bisschen blöd mit der Aufnahme. Stefan, lass mal bitte. Nee, ich will nur ganz kurz reinhören. Ja. Hier. Geht nicht. Hey. Soll ich jetzt noch was eingießen? Für Steffi? Ja. Soll ich lauter stellen? Nee, kommt nichts. Ist aus. Kommt nichts. Ist auf Tape, oder? Keine Ahnung. Tape off. Tape on wäre optimal. Ich weiß nicht. Ist auch nichts. Aber es tut's! Doch, das ist passend für die Unterhaltung gerade, oder was? Jetzt habe ich endlich mal was gemacht, was ich immer schon mal machen wollte in einem Podcast, und zwar auf Klobien. Wir haben die Rechte nicht an der Musik. Was wollt ihr denn mit Musik? Mach aus. Wir haben nicht die Rechte. Wir müssen alle sterben. Warum willst du jetzt Musik? Wer hat damals eigentlich bei uns hier Gwen Stefani aufgenommen? Das war ja wohl ich hoffentlich. No Doubt. Ach, das ist eine Kassette, was du da gerade. Ja. No Doubt. Schlimm sowas. Memories! Ist das das eine, was der eine Hit von No Doubt oder was? Zwei Hits. Ich kenne nur Just a Girl. I'm just a girl. Whose intentions are bad. Don't let me be misunderstood. Habt ihr das habe ich auch aufgenommen. Habt ihr eigentlich die wunderbare Aufnahme von mir und Gisela gehört? Also bevor ihr albern wurdet, war es ganz okay. Aber dann war es eine Katastrophe. Wieso waren wir albern? Ab 1,43. Da habe ich ausgestellt. Aber bis dahin war es okay. Als du was aber daran hast, gelegen dein Schniefen hat, dass du nicht gesungen hast. Harte Krone. Scheiße. Stimmt, aber es ist wirklich so. Das ist aber die Backstreet Boys hast du gut gegeben. Die waren grandios. Aber er hat den Song halt nicht ernsthaft durchgestanden. Ne? Bei The Hotel California? Ich finde, wir haben es total gut gemacht. Ich habe gerade gesagt, bis es ernst war, war es gut. Kann man das gleiche nochmal nehmen? Das zweite Mal, das gleiche zusammen gemacht. Ja. Wenn du glaubst, du bist verarscht worden, dann darfst du. Aber ich habe bisschen Angst, hier das nächste Bier zu konsumieren. Mahlzeit. Hält sich aber nicht von ab, ne? Das ist klar. Das ist ganz klar. Kotzbier. Also ganz ehrlich, ist. Was trinkst du eigentlich? Das muss aber endlich mal hier eine scheiß Großkerze sein. Entschuldigung. Ich habe mich wieder laut geäußert. Darf er nicht. So. Bist du dumm? Bist du besoffen oder was? Wovon denn? Stefan geht gleich noch mit mir tanzen. So ein herrliches Bier. Ja, der braucht ein bisschen Bewegung. Nee, ich war gestern mit Pelle joggen. Dreimal. Joggen verlängert das Leben, aber die Zeit verbringt man dann halt auch mit Joggen. Super Witz! Lehrerwitz! Ach nee, Gisela ist ja. Nee, es ist kein Gisela. Ist Gisela. Gisela ist wer anders. Noch wer anders. Gisela ist auch noch. Aber trink mal nicht leer. Die Frau mit der Stimme. Trink mal leer! Stefan, ich hab dir letztens, auf einer Party alle Ehre gemacht, Stefan. Hast du sie vor 20 Jahren aufgenommen? Bitte? Ich hab dir auf einer Party letztens alle Ehre gemacht und den DJ nach Chesney Hawks gefragt. Wir auch, aber es kam nichts. Doch. Gott sei Dank. Er hat uns angeguckt und hat gesagt, wir sind Chesney Hawks. Aber das ist doch du hast den nach Chesney Hawks gefragt, du hast nach David Hasselhoff gefragt, um die fast Deutschen das gleiche. Und den Engländern zu blamieren. Die Party war am Anfang der volle Flop. Nicht. Es kam Chesney Hawks und die Tanzfläche war leer, wie leer gefegt. In Amerika. In Action. In den USA waren wir genau drei Leute nach dem. Nee, wir waren die einzigen. Weil die konnten nein, die Kleine waren noch da. The One and Only. Kam das denn so? Aber es ist doch wirklich schon ein Partykiller-Lied. Nein, es war großartig. Das ist ein Hit. Es liegt dran, wie das Niveau der Party ist. Das ist kein Hit. Es kann das auch war der Burner. Ja, kann ich mir vorstellen. Die Gelenkbusfahrer gingen ab wie Schmitz' Katze. Der Burner ist auch schon wieder RTL 2 Vokabular. Robert! Ist immer noch das Gleiche. Wir dürfen es nicht spielen, Stefan, mach doch einfach. Hast du das auf Kassette gebannt? I'm just a girl. Auf Kassette? Hm. Ja, klar. Ich nicht. Ich glaube nicht. Ja, das ist wirklich. Ich meine Kassette. Warum haben wir eigentlich damals keine Podcasts gemacht? Wir haben doch mit den Geräten auch Dinge aufnehmen können. Du hast Podcasts gemacht. Ja, das stimmt. Das ist mein Lieblingslied. Also ich glaube, die Rechte haben wir auf jeden Fall. Was ist denn das? Das habe ich nicht aufgenommen. Ich kenne das nicht. Freunde, ich habe das Video. Hat Carsten was aufgenommen oder Martin? Ich weiß nicht. Martin hat kaum Kassetten aufgenommen. Man doof, die ersten Sekunden, die fehlen immer, ne? Nicht auf den Tisch hauen. Aber ich kenne es nicht. Von daher will ich sagen, ich habe es nicht aufgenommen. Ich auch nicht. Es rauscht ja auch, aber das mag auch das Zahn der Zeit sein. Geht's denn mal los? Ja. Trink mir dein Bier bitte aus. Du bist der Einzige, der... Mach mal aus. Ich gebe das Nächstes. Spur mal vor. Das war nicht schlecht. Ja, komm. Ich kann's aber nicht. Komm, geh. Nachdem wir von den Viren so enttäuscht waren, zeigt er auf den Kassettenrekorder. Nee, Mensch, das gefällt mir aber jetzt. Das war die falsche Richtung, sorry. Falsche Richtung, halt so anders. Hast du nach links gedreht? Ja. Du musst nach rechts drehen. Scheiße. Du bist betrunken, ne? Auch immer dieses ruckelartige Geräusch. Können wir jetzt weiter saufen? Ja. Stefan, Ex- und Arschloch. Nee. Das ist das gleiche Lied. Du hast exakt an dieselbe Stelle gespult. Das ist ja Wahnsinn. Nein, das genauso weit nach vorne wie wieder zurück. Wahnsinn, oder? Wahnsinn. Also wenn du das noch perfektionierst, kannst du echt mal auf Partys aufnehmen. Zeiten auch so. Stefan, lass uns gehen. Nein, ich muss noch mal. Das ist nett. Das ist nett. Wann war das? So, und so dauert das hier mit dem... Wann war das? Bei der Hochzeit von Lucia und Thomas. Die kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Das war der Witz. Ne? Aus dem Radio aufgenommen. Das Fleischbällchen, was er aß, das kullerte über sein Hemd. Ich habe eine gesamte Radiosendung aufgenommen. Warte mal. Wir haben Thorsten Sellhahn zu Frau Weger geschickt. Störenfried ist ja auch ein Name, den man in Deutschland nicht vergeben darf. Aber Matt Eagle. Der Witz war, es kam irgendwann an den Dankeskarte von Thomas und Lucia ins Haus, wo stand: Wir danken euch allen oder so, bla bla, für einen unvergesslichen Abend. Ich weiß nichts mehr. Fehlt dir, ne? Kein Mensch kann sich mehr an diese Hochzeit erinnern. So, ich ja. Wenn du bist gefahren. Musstest du fahren. Musstest du weinen? So? Nee. War nicht so. Kommt, trinkt den Humpen aus, wir wollen weitermachen. Es ist immer sehr schön, mit Carsten in der Kirche zu stehen und Carsten die Ampide mitkrüllt. Ja. Und er will den Mund aufmachen. Und plötzlich wollen sie dir... Du weißt ja noch nicht, wann man knien muss. Und dann sagen sie eigentlich, gesegnet sei es. Kannst du mir das wieder geben? Friede sei mit mir. Bin ich ganz... Stefan, trink mal bitte auf. Trinken, Arbeiter. Kotzbier. Ja, soll es weggeschüttet werden? Nein, das wäre ein Kurzweg. Wir haben noch zwei, oder? Ja. Nee, noch eins haben wir. Haben wir noch? Eins ist es noch. Jo, wir haben noch eins. Hör auf, bitte. Es ist schlechte Musik. Wissen wir Stefan nicht. Stefan, wirklich. Das ist langsam. Machen wir Risiko. Was ist das denn? Wir haben noch eins? Ja, reicht doch. Das ist Martins Musik. Das ist keine Musik. Das ist keine Musik. Es wird gespielt. Also ich kenne es nicht. Musst du nicht weg. Nein, wir haben noch zwei. Was war das denn? Was? Wir haben noch zwei. Musst du nicht weg? Musst du nicht längst? Stefan, haben wir nicht noch zwei? Eins. Wir haben noch genau einen Hackabschor. Budweiser. Bei mir ist noch einiges... Offen. So, ihr Lieben. Das ist ein Budweiser. Ich hoffe, so, hier aus. Was geht gedroschen? Du brauchst mir gar nichts geben, ich weiß es auch so. Es ist ein Hackabschor. Wieso kennt ihr denn nicht gedroschen? Ist nichts gedroschen. Ich habe eins nicht mitgeschrieben oder nur so mitgeschrieben, dass ich das nicht... Ja, komm. Ja, ist jetzt gut. Komm, Pippi. Hast du mich gerade Pippi genannt? Pippi. War das das zweite? Ja, war das das dritte? Ja, es kann nur ein Hackabschor sein. Ja, was weiß er. Großzügige vier. Mit Kuli? So, können wir jetzt das schmeckt katastrophal. Was ist denn das? Stefan, nicht auf den Tisch. Katastrophal. Bach, schmeckt ja, das widerlich. Siehst du? Meine Worte. Gib mir sofort ein Stück. Ekel 6. Bah. Ich muss hier das 5 eintragen. Hier kannst du machen. Hier, du musst. Ich haute gleich. Hackabschor, 5, viertes Bier, Katastrophe. Also. Können wir jetzt auflösen? Ja. Zählen wir mal eben. Also ich meine. Halt! Nummer 1 war bei mir ein Zwickel. Ich muss das Zwickel danach gesagt. Habe ich auch gesagt. Ich guck mal schnell nach. Und es war eine 4, ich war enttäuscht. Ich habe eine 5. Ich habe eine 3 gegeben. Eindruckslos. Eindruckslos. Absolut ekelhaft. Das hast du bei allen Bären bislang geschrieben. Nein, außer bei ekelhaften Bären. Lecker war das Pilsner Urquell. Du hast eine 2 vergeben und kein Mensch weiß warum. Für was denn? Für irgendein Bier. Für das Pilsner Urquell. Eine 2 plus. Ich habe eine 1 vergeben. Nein, auch fürs Becks. Au, so. Das ist noch laut auf der Aufnahme. Nummer 1 war bei mir. Ein Stecker raus. Was war die 1 bei euch? Das Zwickel. Erste Bier. Oder hau dem Stefan letzte war für mich das Zwickel, für ihn. Zwickel. Das erste? Ja. Viertletzte. Ja, das ist eine Zwickel. Ja, Zwickel. Und Cornelia sagt, es war ein. Das erste war der Angriff. Ja, das viertletzte war Iptown, ihrer okay. Meinung nach. Also das erste war ein Zwickel. Yeah! Und ich habe vorher gedacht, das wird ein Riesenbier. Und das war eine Katastrophe. Okay, weiter. Nummer 2. Bei mir ein Budweiser. Und es war eine 5. Hackabschor 5. 5 Budweiser. 6 minus. Hackabschor. Ein Kronsberg. Ah, okay. Das erste war bei dir? Ibtown. Aber das dritte auch. Das zweite war in Kronsberg? Ja. Da war ich falsch, aber es war eine Katastrophe. Ekelhaft. Eine 5. Okay. Was ist denn nicht so nach hier irgendwie? Okay, weiter. Ganz ehrlich. Okay, Nummer 3 war für mich Ibtown. War für mich dann Kronsberg, also in Ibtown. Aber auch schlecht. Wahrscheinlich war es ein Budweiser. Absolut ekelhaft. Eine Katastrophe. Es war ein Hackabschur. Auch schlimm. Och, ne, schon auch schlimm. Auch schlimm. Danach wusste ich nicht mehr weiter. Ich hatte für 4 hatte ich Hackabschur genommen, gesagt 5 Katastrophenbier und dann war es natürlich was? Budweiser. Mhm. 4 war eine Abfahrt. Boah, hat schon gemacht. Du hast Budweiser letzte, gesagt? Ja, guck mal, das hatte ich richtig. Du hast Budweiser auch gesagt. Ja, guck mal da. Also wenn er daraus kauf die billigen Biere. Was, hast du als Viertes gesagt? Budweiser. Als Viertletztes. Zickel. Hast du gesagt? Ja. Wie viel habt ihr richtig? 2. Ich hab vier richtig. Ich du hast 4 richtig? Ich habe 3 oder 4 richtig auch. Ich glaube, ich habe auch 4. Was gewinnt der Gewinner? Nix. Ein Hackabschur. Wie geil. Noch ein Bier. Nee. Ganz ehrlich, davon hat keins geschmeckt. Doch. Bier schmeckt, die waren ja auch alle warm. Lecker. Bier schmeckt auch nicht. Warm schmeckt es sowieso nicht. Aber das Becks war lecker. Bier schmeckt einfach nicht. Warm schmeckt es nicht. Okay. Kann man ja, was sagen wir als Abschlusswort für unsere Aufnahme heute? Oder nehmen wir weiter auf? Bier schmeckt nicht. Bier schmeckt nicht. Außer Becks. Nächstes Mal steigen wir um auf Wodka und versuchen den auseinanderzuhalten. Nein, das gibt Kopfschmerzen. Das ist ein polnischer, da schmecke ich sofort raus. Der ist lecker. Da waren Grashalme drin. Bis zum nächsten Mal. Sagen. Steffi. Egger Heinrich. Tschüss. Sie hörten eine Produktion von schneckenradio.de.